Schau in seine Augen. Schau in seine Augen. Schau in die Augen von Jesus. Schau in die Augen von Jesus. Es ist pure Liebe. Jesus ist die pure Liebe. Er hat sein Leben für dich gegeben. Aus lauter Liebe, aus lauter Barmherzigkeit, aus lauter Güte. Diese Liebe ist süßer, süßer als Wein. Diese Liebe ist süßer als Wein. Er gab sein Leben, damit wir Leben haben. Er gab sein Leben, damit wir Leben haben. Leben, hörst du Leben? Leben strömt aus seinen Augen. Leben strömt aus ihm. Leben, Leben, süßes Leben, gutes Leben, hohes Leben, heil, geheiltes Leben. Weißt du, wenn du in seine Augen schaust und diese Liebe dir reinziehst, wirst du geheilt. Du wirst geheilt an Körper, am Leib, an deiner Seele. Wenn du in seine Augen schaust, wirst du geheilt. Völlig befreit hat er uns. Er hat uns frei gemacht. Weißt du, frei gemacht von allem Irdischen. Frei gemacht von allem, was die Welt so in sich hat. Frei gemacht. Wir sind losgelöst von dieser Erde. Wir sind heraus aus der Finsternis. Wir sind im Reich der Liebe. Er hat uns versetzt ins Reich seiner Liebe. Dieser Liebe, die aus seinen Augen scheint, die aus seinen Augen fließt. In dieses Reich hat er uns versetzt. Wir sind direkt da. Hörst du, direkt da. Er hat uns dort reinversetzt. Er hat uns diesen Machtbereich der Finsternis entrissen. Entrissen. Weißt du, mit seinem Leben, mit seinem Blut bezahlt. Er hat den Tod überwunden und hat uns Leben geschenkt. Leben in seiner Herrlichkeit. Leben in seiner Fülle. Leben nah bei ihm, an ihm. Weißt du, in ihm, in ihm, in ihm, in ihm. Leben, Leben, hörst du Leben? Weißt du, das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Freude, das ist unsere Kraft. Dieses in uns, er, der Herr, der gute Hirte, unser Herr, in uns die Liebe, in uns. Das ist es, was uns froh macht, das ist es, was uns überwinden lässt, das ist es, was er am Kreuz für uns vollbracht hat. Vollbracht hat. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Also du musst nicht mehr traurig sein. Du musst nicht mehr im Dunkeln sitzen. Du darfst dich freuen. Du darfst dich freuen. Weißt du, es ist süßer als Wein. Lass es dir auf der Zunge zergehen. Seine Liebe, sie ist süßer. Süßer als alles. Süßer als Wein. Spür, spür. Spür rein, weißt du, diese Liebe ist da, es ist dieses Öl, es ist da, sie ist da, spür's, spür einfach rein, spür rein, spür rein, spür rein, fühl sie, Liebe auf deiner Zunge, lass es dir vergehen auf deiner Zunge, hol dir raus diese Heilung, hol dir raus diese Freude, hol's dir raus, koste, schmecket und zählt, wie gut der Herr ist. Weißt du, mach deine inneren Augen auf. Schau ihm in die Augen. Er öffnet dir dein Innerstes. Er zeigt es dir, was er vollbracht hat für dich. Er zeigt es dir. Er zeigt es dir. Er zeigt es dir. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Es ist mindestens eine Person da, die sagt, wenn du wüsstest, was heute bei mir alles war, wo ich sitze, in welchem Loch, wo ich nicht drüber sehe, wo ich keine Sonne sehe, wo einfach trübe ist. Eine Person mindestens ist da. Wer ist es? Heb deine Hand hoch, wenn es bei dir trübe ist, wenn in deinem Herzen keine Sonne ist, wenn du das Licht nicht sehen kannst, wenn du gerade nicht schmeckst, wie süß der Wein ist, dann leg einfach deine Hand auf dein Herz, auch du am Livestream, wenn es bei dir so ist. Leg deine Hand auf dein Herz, leg's auf dein Herz und ich spreche dich frei. Und ich will, dass heute Abend jeder diese süße Liebe spürt und diese süße Liebe ihn durchfließt, ihn durchströmt. Und alles, was noch Dunkelheit, was Finsternis ist, was deckelnd ist, einfach weg. Schwimmt, einfach wegschwimmt in Jesu Namen. Wegschwimmt. Jede Decke. Weißt du, Depression ist nicht in der Liebe. Depression gibt es nicht im Reich der Liebe. Oh, keinen Platz, keinen Platz, keinen Platz. Danke, Jesus. Er hat's vollbracht. Weißt du, für dich und für mich. Für dich und für mich. Und alle Mühe des Tages, alle Mühe, die wir uns machen, alle Mühe, weißt du, er hat's gesehen, er will dich erquicken, er will dich neu machen, er will dir Frische geben, Frische, Frische, Frische, Frische. Er hat's vollbracht, er hat's vollbracht, er hat's vollbracht. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ausdrückst. Und wenn du dich freust, dann freut er sich mit. Er freut sich mit dir. Weißt du, er freut sich mit dir. Er hat's ja für dich getan. Rausgeholt, vollbracht. Vollbracht. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Weißt du, er ist so gut und er will uns beschenken heute Abend. Er will uns beschenken, einfach beschenken. Er spricht zu uns, er teilt aus, er spricht direkt zu deinem Herzen und du machst einfach auf und lässt es hineinsinken, hineinsinken, hineinsinken, was er für dich hat, was er für dich hat. Lass es tief hineinsinken, tief hineinsinken. Danke, Jesus. Danke, danke, Wenn du mitteilen willst, was er dir gerade zeigt, dann komm einfach, ich gebe das Mikrofon frei. Wenn du mitteilen möchtest, was er dir gerade gezeigt hat, was er dir zeigt oder ein Wort, das er dir gegeben hat, dann sag's uns allen. Oh, danke, Jesus. Das auch so schon die ganze Zeit gesehen, so Wasser wie so in einem Thermalbad, wo wir alle wie mit der Hüfte drinstehen. Und ja, es ist total dieser Moment der Erfrischung, der Entspannung, den er uns heute Abend schenken will, das Loslassen. Und wenn man so im Thermalbad steht, dann kann man sich entscheiden, im Wasser rumzuwaden oder rumzuschwimmen. Und das ist einfach totale Freiheit und der Herr will uns total wohltun. Ja, volle Entspannung. Also Gott sagte so zu mir, geh voll rein, lass dich voll drauf ein. Und ich habe auch quasi so gesehen, manche, auch wie hier so Wasser ist, und manche haben einfach ihre Knie angezogen, sind voll reingesprungen, ja. Und manche standen so am Rand und wollten mal so gucken. Es kann auch sein, vielleicht bist du auch am Livestream und denkst, ja, jetzt bin ich im Beobachtungsmodus. Aber so ist es nicht. Weißt du, wenn wir Christus in uns haben, dann sind wir in sein Reich versetzt. Du kannst kein halber König sein. Du bist ein König unter dem König der Könige. Also lass dich voll drauf rein. Und dann habe ich noch gesehen, wenn wir zum Beispiel wirklich alles, wenn wir alles auf die Jesuskarte setzen, ja, wir haben keinen Plan B mehr im Hinterkopf, ja? Ja, wenn es mit Jesus nicht klappt, dann nee, wir lass dich mal voll drauf ein, ja? Tu einfach mal so, als ob es funktioniert, ja? Lass dich voll drauf ein, weil da habe ich gesehen, wie bei so einem Heißluftballon, da wurden so alle diese Stricke, die den Ballon noch an der Erde festgehalten haben, die wurden durchtrennt. In dem Moment, wenn man sich voll auf Jesus einlässt, voll auf Gottes Wort, voll auf seinen Geist, voll auf Jesus vertraut. Und ich empfinde auch, er möchte uns einfach heute total durchdringen mit seinem Wesen, ja. Er möchte uns, ich habe auch gesehen, so eintauchen total in seine Herrlichkeit. Und er möchte uns total durchdringen. Alles von uns soll durchdrungen sein von ihm, von seinem Wesen, von ihm. Weil er ist es, der uns verändert. Er ist es, den wir brauchen. Also lass dich voll auf ihn ein. Egal, ob du am Livestream bist, ja, oder hier, wirklich. Es gibt keine Zuschauer. Und ich habe noch ein Bild gehabt. Wenn du denkst, ja, du guckst mal zu, dann ist es so, wie wenn du aus dem Zug aussteigst und guckst. Und dann auf einmal fährt er los. Deswegen wirklich, jetzt ist die Zeit, auch was heute Abend hier geschieht, lass dich voll drauf ein. Lass dich voll drauf ein, sei wie ein Schwamm. Wer hat noch was? Ich habe noch, dass jemand den Fersensporn auf der linken Seite hat. Schmerzen beim Gehen an der linken Ferse. Ist da jemand da? Das ist am Livestream. Dann setzen wir das frei in Jesu Namen. Befehlen wir jetzt dem Fersensporn zu verschwinden, sich aufzulösen in Jesu Namen. Völlig frei und völlig geheilt. In Jesu Namen. Amen. Ah, so gut. So gut. Genieß die Gegenwart Gottes. Weißt du, Gott ist da. Ah, das sind so kostbare Momente seiner Gegenwart. Weißt du, Gott ist ja immer da. Er ist ja, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, immer in dir. Aber manchmal ist es wie, wenn wir es vergessen im Alltag. Und wenn wir Zeit haben für ihn, dann lasst uns jede Minute auskosten. So wie die Sarah gesagt hat, lasst uns nicht nur so mit dem Fuß ein bisschen hineintippen und beobachten, sondern lasst uns wirklich voll hineinstürzen. Hineinstürzen in das, was Jesus für uns hat. Weißt du, in seine Gegenwart. Oh, da ist so eine Geborgenheit. Du kannst dich in ihm bergen. Oh, da ist ein sicherer Ort. Er ist dein Schutz. Er ist deine Burg. Oh, weißt du, in ihm wird's leicht. Da fällt alles ab. Alles, was uns bedrängen will. Alles, was uns Sorgen machen will. Oh, alles fällt ab. Ich liebe es, in seiner Gegenwart zu sein. Das ist so kostbar. Das ist so ein Geschenk, dass er mit seiner Gegenwart da ist. Weißt du, dass er uns berührt mit seiner Gegenwart. Dass wir seine Gegenwart erleben dürfen. Das ist nichts Selbstverständliches, sondern das ist ein Geschenk. Weißt du, wir sind versetzt, versetzt mit Jesus zur Rechten Gottes. Und in Jesus sitzen wir im Himmel mit unserem Geist. Und unsere Heimat ist der Himmel, nicht diese Erde, nicht der zweite Himmel, wo Kämpfe sind, wo alles drunter und drüber geht, sondern du lebst im Himmel. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, du bist Geist. Du bist nicht Fleisch, du bist nicht Seele, sondern du bist Geist. Dein wahres Sein ist Geist. Und du bist Geist aus Gott geboren. Du bist ein Sohn Gottes. Du bist eine Tochter Gottes. Dein Papa, dein Vater ist Gott. Wow. Wow. Wow. Weißt du, Gott ist dein Papa, der dir alles erschaffen hat, der alles in seiner Hand hält. Das ist dein Vater. Oh, wenn Gott für dich ist, wer kann dann noch gegen dich sein? Weißt du, da hat nichts Bestand. In seiner Gegenwart hat nichts Bestand. In seiner Gegenwart siehst du klar. In seiner Gegenwart erkennst du die Wahrheit. Und die Wahrheit ist so, wie die Marion sagte, der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt es an nicht. Er führt mich zu grünen Auen und lagert mich an stillen Wassern. Weißt du, das ist deine Wahrheit. Der Herr ist dein Hirte. Und manchmal stelle ich mir vor, wie so ist, so ein Schäfchen zu sein. Und ich muss sagen, ich bin gern ein Schäfchen. Ich finde es toll. Stell dir mal vor, der Hirte mit seinem Hirtenstab. Und die Schäfchen, die sind auf der Weide, die grasen. Der Hirte sorgt immer dafür, dass sie was zu essen haben, dass sie auf gute, grüne Weide kommen. Nicht, dass er führt sie nie in dürres Land, wo sie nichts zu essen haben, sondern er führt sie immer auf grüne Weide, da wo es schönes, saftiges, dickes, großes Gras hat. Und er sorgt immer dafür, dass sie nicht Durst leiden müssen, dass sie immer was zum Trinken haben. Und er gibt ihnen auch keine verunreinigte, keine verschmutzte Quelle, sondern er gibt ihnen klares, reines Wasser. Und da steht der Hirte mit seinem Hirtenschaf und er schaut auf seine Schafe und jedes einzelne ist ihm so lieb und so kostbar. Und sein Herz ist, er möchte, dass jedes Schaf gesund ist, dass es jedem Schaf wohlergeht. Und wenn er sieht, da geht mal ein Schäfchen so ein bisschen auf die Seite, entfernt sich so ganz heimlich vom Hirte, es will neue Pfade erkunden. Weißt du, dann kommt der Hirte und pfeift es wieder zurück, sagt, komm, komm, komm zurück zur Herde, komm zurück zu mir. Weißt du, und so ist es mit unserem Herrn. Er sieht dich, weißt du, er übersieht keinen einzigen von uns, sondern er sieht dich und er wacht über dich. Das heißt ja auch, der Herr ist deine Schutz und deine Burg. Er wacht über dich und er jubelt über dich. Weißt du, Gott ist stolz auf seine Kinder. Er ist stolz auf dich. Er liebt dich. Und er ist immer da, wenn du ihn brauchst. Und er ist auch da, wenn du meinst, du brauchst ihn nicht. Und er ist trotzdem da. Weißt du, und es ist gut, wenn wir uns immer mehr bewusst werden, dass wir unseren Herrn brauchen. Wir sind nichts ohne ihn. Wir können nichts ohne ihn. Wir brauchen ihn. Weißt du, dass diese Haltung der Demut, der Unterordnung unter ihn, dass wir wissen, wir brauchen ihn. Wir brauchen unseren Herrn. Wir brauchen seine Weisheit. Wir brauchen seine Liebe. Wir brauchen seinen Frieden. Wir brauchen seine Lösungen. Was wäre, wenn Jesus uns nicht lieben würde? Boah, das wäre kalt in dieser Welt. Boah, wir wären verloren. Weißt du, es ist so gut, dass Jesus die Liebe ist. Dass er uns so sehr liebt. Oh, er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich, egal wie dein Tag war. Egal wie deine Vergangenheit war. Er liebt dich einfach. Gott hat dich geschaffen und er liebt dich. Er liebt dich so sehr. Und das können wir uns nicht oft genug anhören, nicht oft genug sagen. Dieses Bewusstsein, dass wir geliebt sind. Weißt du, dieses Bewusstsein, dass du geliebt bist, das stärkt uns, das lässt uns stehen. Weil wir wissen, da ist jemand, der liebt uns bedingungslos. Da ist jemand, der verrät uns nicht. Da ist jemand, der fällt uns niemals in den Rücken, sondern der ist immer, immer für uns. Und es gibt uns eine Standfestigkeit. Wir können uns verlassen auf unseren Gott. Er verlässt uns nie. Er lässt uns nie alleine. Er ist immer, immer, immer da. Weißt du, immer, immer. Alle Zeit, jede Sekunde. Er macht keine Pause, er macht keinen Urlaub, er sagt auch nicht wegen Überarbeitung, jetzt 4 Wochen geschlossen. Das gibt's bei ihm nicht. Oh, und ich spüre so, er möchte, dass wir noch mehr zu ihm kommen. Weißt du, dass wir noch mehr an ihn klammern. Dass wir wie so Briefmarke sind, wenn man die auf den Brief klebt und die klebt drauf, dann geht sie nimmer weg. Dann bleibt die drauf, ja. Und genau so möchte Jesus das, dass wir uns immer mehr an ihn klammern. Dass wir immer abhängiger werden von ihm. Weißt du, Abhängigkeit von ihm ist so was Gutes. Abhängig zu sein von Jesus ist das, was uns glücklich macht. Weil wir dann nicht mehr selber mehr kämpfen müssen. Weil wir unsere Probleme und Sorgen ihm geben können und wissen, er sorgt für uns. Und du darfst leben als ein geliebtes Kind Gottes. Dem Bewusstsein, mein Papa ist für mich. Es gibt keinen Mangel für mich. Der Herr ist mein Hirte und er liebt mich und er führt mich und ich kann mich auf ihn verlassen. Alle Tage meines Lebens. Amen. Halleluja. Ja, der Herr ist mein Hirte. Und als die Astrid gepredigt hat, dann musste ich so ein Bild denken, was ich mal hatte vor Jahren schon. Und zwar, ich habe Jesus gesehen, wie er auf der Weide stand, als der Hirte eben. und Jesus hatte seinen so einen Schäfermantel an. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist ja dann meistens so ganz fest und so wasserundurchlässig und so. Und der geht ja bis auf den Boden und mit seinem Stab stand er da. Und ich war ein Schaf. Und ich habe mich dann einfach gesehen, wie ich dann so ein bisschen weiter weg war, so an der Grenze der Weide. Und ich habe da so ein bisschen geguckt und war so neugierig und bin so weiter weggelaufen. Und irgendwas hat mich brutal erschreckt. Ich war so erschrocken und ich bin zurückgelaufen, so im Schweinsgalopp, im Schafsgalopp, und bin so hier reingeschlüpft in diesen Mantel. Und ich stand dann da in diesem Mantel drin und habe da vorne wieder rausgeguckt bei Jesus. Und und ich war da einfach so geborgen. Und dann hat es angefangen zu regnen draußen und zu gewittern und zu hageln und zu stürmen. Und es ging ganz wild zur Sache. Aber ich war wirklich in diesem Mantel drin. Ich habe das gesehen, was draußen passiert ist. Und ich habe sogar so ein bisschen gefühlt, diese Hagelkörner und so gegen diesen Mantel. Aber es ist effektiv nichts passiert. Also ich war in den Situationen drin, aber es konnte mir nichts tun. Und so ist es bei uns wirklich auch. Wir sind in diesem Mantel drin. Und wir sind in Situationen, wir sind in Unwettern, wir sind in Hagel, in nicht schönen Situationen, im Sturm. Der Sturm kommt gegen uns, aber wir können wirklich, wir sitzen da drinnen. Wenn wir da drinnen sitzen bleiben in diesem Mantel, dann passiert nichts. Wir kriegen es zwar mit, aber es ist wirklich nichts Schlimmes. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber meine Familie hatte ja Schafe. Das heißt, mein Papa war quasi Teilzeitschäfer und mein Opa war auch ein bisschen Schäfer. Und es war so faszinierend zu sehen, weil mein Opa hat dann quasi immer so mit so Essen gelockt und hat die Schafe gerufen. Und die kamen immer, weil die Schafe kannten die Stimme ihres Hirten. Und sie sind keinem anderen gefolgt, nur der Stimme ihres Hirten. Das heißt, du hörst die Stimme deines Hirten. Und ich möchte dir heute sagen, und du weißt auch, wer dein Hirte ist. Und wenn dein Hirte zu dir spricht, dann hörst du ihn auch. Und es steht auch zum Wort. Und der Hirte, der hat sich auch immer, also meine Familie hat sich immer um diese Schafe gekümmert. Das heißt, man hat ein Grundstück gekauft und man hat es eingezäunt, damit da einfach der Schutz da war vor den anderen Tieren im Wald und so. Und man hat da Essen dafür gesorgt und für Wasser gesorgt. Und die Schafe haben das ja, glaube ich, gar nicht wahrgenommen. Ich glaube, den Schafen war das nicht bewusst, dass jetzt der Hirte sich um sie sorgt. Für die war das ganz normal. Da ist Essen da und da ist Getränk da und da ist ein Dach über dem Kopf und da ist Schutz da. Das heißt, wir müssen uns da eigentlich gar keinen Kopf drum machen, dass wir versorgt sind. Wir müssen uns nicht drum im Kopf machen, dass wir beschützt sind. Wir müssen uns nicht drum betteln, dass wir Essen bekommen oder frisches Wasser oder versorgt sind oder dass wir gesund sind. Wir haben unsere Tiere auch damals gepflegt, geschoren und Medikamente verabreicht und alles. Die haben nicht drum gebettelt, sondern der Hirte hat es einfach gemacht, er hat sich drum gekümmert. Und so sind wir ja auch, wir müssen um gar nichts betteln, wir müssen um nichts bitteln, wir müssen nicht irgendwie auf zu Kreuze kriechen, sondern wir bekommen es alles von unserem guten Hirten. Er gibt es uns. Und es ist wirklich so schön. Und es ist ein anderes Teil von unserem Schafen war natürlich auch, die haben ja solche Hufe. Und es war ja oft so, das ist ja immer auch gewachsen. Oh Gott, ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig. Und es war, glaube ich, auch so Horn. Und dann mussten wir die halt ausschneiden. Das heißt, man ist mit dem Messer da reingegangen quasi und hat das so rausgeschnitten und hat das vorne abgekürzt, damit es halt einfach sauber blieb. Weil da konnten Krankheiten einfach reinkommen. Und manchmal muss halt der Hirte auch solche Sachen machen. Manchmal muss er halt einfach Sachen auch wegnehmen aus unserem Leben. Und es tut zwar manchmal ein bisschen weh. Und das ist dann, man hat auch manchmal geblutet und dann wurde so Jodzeugs drauf gemacht. Das hat dann gebrannt auch. Also sie fanden es nicht schön. Aber der Hirte muss es halt einfach machen, damit die Krankheit sich nicht ausgebreitet hat oder damit die Krankheit dann weg war oder dass es gesund geblieben ist. Und da vertraut einfach eurem Hirten, wenn ihr vielleicht in einem Prozess sind, wo vielleicht was gerade so ein bisschen weggeschnippelt wird. Aber er verbindet es dann auch wieder und es heilt dann auch wieder und es wird dann einfach wieder besser. Also vertraut da wirklich eurem Hirten, weil das ist der beste Hirte, den es überhaupt gibt auf der Welt und überhaupt. Amen. Ja, vertrau deinem Hirten. Ich habe irgendwie, es ist echt lustig, wie der Herr das macht, weil ich habe irgendwie heute. Ich habe nicht so ganz erwartet, dass ich drankomme, aber habe so mal gefragt, ja, wenn ich jetzt drankomme, was soll ich denn sagen? Und irgendwie hatte ich gerade eine Predigt gehört, da ging es irgendwie um was anderes eigentlich. Aber irgendwie kam mir dann irgendwie so Schafe irgendwie. Deswegen habe ich jetzt aber zugehört, die Astrid erst von Schafen reden, jetzt geht's weiter. Also scheint heute das Thema zu sein. Und ich hatte aber irgendwie das anders erst so, ich habe mich so gefragt, irgendwie Jesus hat es ja so immer wieder gepredigt mit dem guten Hirten und den Schafen. Und jetzt mal so im Alten Testament findest du es eigentlich nur noch so, glaube im Psalm 23, sonst glaube ich nicht so häufig. Weil das ist auch, wenn du dir das anguckst, eigentlich sind Schafe so für, als jetzt als Bild für viele eigentlich so ein Negativbeispiel. Das kennen sie ja auch irgendwie so, ja, sei doch kein Schaf, glaub doch nicht alles, was man dir, oder folg doch nicht blind jedem nach oder so. Weißt du, in der Welt ist so ein Schaf sind halt, oder haben so dieses Bild, dass sie einfach irgendwie so dumm sind, so sie kriegen nichts hin oder, und im Natürlichen ist es ja auch so, ich meine, sind jetzt nicht die auch nicht so geschützt, die Tiere. Weißt du, wenn jetzt ein Schaf keinen Hirten hat oder so und dann irgendwo Wölfe lauern, dann ist das kann sich jetzt nicht so gut zur Wehr setzen. Deswegen, weißt du, sie sind sehr, sehr abhängig von ihrem Hirten und sie sind einfach nicht sehr wehrlos eigentlich, wo du eigentlich denkst, ja, als Mensch, so, wo du denkst, hey, mit dem Tier will ich mich jetzt nicht so identifizieren. Sagst du, ja, okay, Löwe, ja, das ist was für mich, aber... Aber weißt du, ich meine, Jesus hat es, glaube ich, bewusst gewählt, weil er hat gesagt, hey, ihr müsst von mir also abhängig sein wie ein Schaf von seinem Hirten, weißt du? Ihr müsst wirklich nicht so, weißt du, weil wir wollen immer irgendwas selber machen oder sagen, ja, ich kriege das auch selber hin in meiner eigenen Kraft. Aber weißt du, wir müssen echt abhängig sein wie Schafe von einem Hirten. Und ich habe es mal so gehört von jemandem, der hat es dann auch so geprägt, dass der hat gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, es ist so, wenn du ein Schafhirte, der kann... Eigentlich reicht ein Hirte auf mehrere hundert Schafe oder so, also auf ganz viele. Und bei Ziegen ist es halt ganz anders. Da ist, glaube ich, irgendwie ein Hirte, der kommt gerade mal mit so 10 oder ich weiß nicht, Ziegen, klar, weil die einfach, kennt man ja, die sind ein bisschen bockig, die sind ein bisschen, die gehorchen nicht sofort, weißt du, die sind so. Und weißt du, aber Schafe sind einfach, die kennen ihren Hirten und die gehorchen dann auch, weißt du, die, vielleicht haben die auch mal ihre Dinge, wo sie nicht ganz hören, aber sie sind eigentlich eher, lassen sich leichter führen. Und weißt du, das wollte Gott auch sagen, Jesus auch sagen, dass wir einfach wie so ein Schaf uns führen lassen sollen. Einfach nicht so, wenn der Herr sagt, ja, jetzt geh mal die Richtung oder jetzt ist mal das dran, nicht erst ewig hinterfragen oder ja, wie machen wir das oder ja, jetzt muss ich es erstmal für mich selber haben oder erstmal den eigenen Weg gehen, bis man nicht mehr weiter weiß. Sei einfach wie so ein Schaf, einfach okay, der Hirte führt dahin, da wird schon das gute Gras geben und so. Deswegen, weißt du, einfach, es ist, weißt du, ich meine, es ist klar, wenn du es dir anschaust, es ist auch in der Welt, wenn du das jemandem erzählst, sagst, ja, ich sehe mich wie ein Schaf, das einfach ihrem Hirten hinterhergeht, da werden die alle sagen, ja, spinnst du komplett. So, aber weißt du, eigentlich bist du da am freiesten, eigentlich ist da voll die Kraft, weil du folgst ja nicht irgendeinem Hirten nach, du bist ja hinter dem guten Hirten, weißt du, es ist, schon, wenn du jetzt irgendwie wie ein Schaf dem Geist der Welt nachfolgst, ist nicht gut. Aber wenn du wie ein Schaf dem guten Hirten nachfolgst, dann kommst du an die grünen Auen, dann führt er dich ans frische Wasser, dann weißt du, dann bist du versorgt, dann musst du es nicht alles selber machen, dann musst du nicht nach dir selber schauen und dann in die Hände der Wölfe laufen oder so. Und dann habe ich habe mir dann so überlegt, so, aber was macht ein Schaf denn noch so besonders? Was? Also wenn ein Schaf, ich meine, die können nicht gut kämpfen, die sind sehr wehrlos, was macht ein Schaf eigentlich? Was hat ein Schaf, wo man sagen könnte, was irgendwie gut ist? Und dann irgendwie ist mir gleich gekommen, dickes Fell. Ich meine, die haben, also ja, da wächst ja richtig, macht sehr Wolle auch draus und alles, also sie haben richtig viel Wolle und die richtig dickes Fell, das wächst. Und ich glaube, weißt du, mit Jesus brauchst du eigentlich, das ist so das, was du hast, du brauchst einfach ein dickes Fell, weißt du, Sabrina hat es beschrieben, wenn da mal was weggeschnitten wird, wenn da mal ein bisschen, was auch vielleicht ein bisschen wehtut, da musst du halt einfach auch sagen, okay, drüber stehen, nicht sagen, oh, jetzt hat der Hirte mich da böse geschnitten, jetzt gehe ich woanders hin, jetzt mache ich den nicht mehr, sondern sagen, okay, es wird schon fürs Beste sein und ich gehe da weiter durch. Und das siehst du auch bei Jesus, seinen eigenen Jüngern siehst du es wahr, weißt du, ich meine, das war nicht die Elite der Elite, das waren eigentlich die Menschen, zum Teil die fleischlichsten Menschen, aber weißt du, sie hatten ein dickes Fell, also die meisten, abgesehen von Judas. Aber weißt du, das finde ich so faszinierend in der Serie davon, von The Chosen, finde ich, wie fleischlich die zum Teil dargestellt werden. Gerade der Petrus, der ist irgendwie so der ist manchmal echt, die stellen es auch sehr lustig dann manchmal da. Und wie einfach so ganz, ganz impulsiv handelt, ganz einfach, wo du denkst, aber er ist, weißt du, du merkst, er hat trotzdem diese Leidenschaft gehabt. Weißt du, das merkst du bei Petrus. Der hat immer gleich frei aus dem Herzen rausgesagt und es war oft, manchmal war es sehr gut, manchmal war es wirklich, hat er gesagt, hey, du bist der Messias, da hat er es voll begriffen, voll erkannt. Aber manchmal hat er auch Sachen gesagt, die Unsinn waren, weißt du, wo Jesus ihn dann zurechtweisen musste. Aber weißt du, was das Entscheidende war, dass als Jesus ihn zurechtgewiesen hat, da hat Petrus nicht gesagt, hey, wie kannst du das sagen? Du hast doch gesagt, ich bin hier der Stein, auf dem du die Gemeinde baust, du kannst doch nicht so mit mir reden. Nein, er hat gesagt, hey, er hat es hingenommen, weißt du? Und ich meine, wenn du dir manche Sachen sagst, die Jesus zu ihm gesagt hätte, also ich meine, da wären, glaube ich, sehr viele Christen sehr schnell gerannt. Also ich meine, wenn Jesus dir sagt, hinter mich, Satan, also ich meine, das ist schon, Jesus hat da schon nicht zurückgehalten. Aber weißt du, Petrus wusste, hey, okay, jetzt habe ich, der wusste, oder er hat es auf jeden Fall genommen und er ist dann auch umgekehrt. Weißt du, er hat auch am Ende, als er Jesus dreimal verraten hat, weißt du, und dann Jesus kommt dann auch zu ihm und sagt, hey, liebst du mich überhaupt? Weißt du, ich meine, da muss er auch dir denken, das hat sich ja auch gestochen für ihn, weißt du, aber weißt du, er ist einfach dran geblieben, weißt du, er hat einfach ein dickes Fell gehabt, weißt du, er hat vielleicht sonst nicht so viel richtig gemacht, aber er hat ein dickes Fell gehabt und hat gesagt, hey, ich lass mich da nicht von meinem eigenen Fleisch irgendwie das kirre machen oder ich lass mich da nicht rausdrängen, weil es mir gegen den Zeiger geht oder so. Und weißt du, wenn du das hast, wenn du das dir nicht einfach so, wenn mal geschnitten wird, wenn es mal ein bisschen wehtut, nicht einfach so dir, einfach an dich ranlässt oder einfach schon an dich ranlässt, aber es einfach das tun lässt, was es tun soll und nicht einfach Anstoß nimmst, weißt du, dann kann Gott wirklich mit dir wirken, egal wie, wo du sagst, okay, da bin ich noch ganz falsch oder das kann ich alles noch nicht. Da ist es manchmal, nicht, dass es gut ist, aber ich glaube, da ist manchmal, weißt du, mit so Leuten, die oder mit Menschen, die vielleicht noch viel Fehler haben, aber einfach demütig sind und das einfach auch zulassen, kann Gott oft mehr anfangen, als mit denen, die schon alles richtig machen. Aber wenn man eine kleine Sache kommt, gleich über alle Berge sind, weißt du, da kann Gott viel mehr mit anfangen, weil da, weißt du, Gott sucht ja Menschen, mit denen er arbeiten kann, weil keiner ist perfekt, weißt du, ich meine, selbst der beste Christ oder der alles richtig macht, den muss der Heilige Geist auch mal überführen und sagen, hey, Dinge aufzeigen und so. Und wenn der da nicht mit umgehen kann, dann ist auch nicht gut. Weißt du, deswegen, also es braucht wirklich nur dieses Dranbleiben. Es braucht wirklich nur dieses, hey, egal was kommt, ich bleib dran und ich gehe da durch, weißt du. Und ich finde, man sieht es bei den Jüngern so genial, weil sie es einfach, sie waren nicht so die, weißt du, die Vorbildschristen eigentlich. Sie waren genauso wie wir eigentlich vielleicht. Jeder irgendwie seine Sachen gehabt. Die Johannes und Jakobus haben gleich gesagt, hey, lass Feuer vom Himmel fallen, als irgendwelche ihnen schräg gekommen sind. Weißt du, das ist, weißt du, sind, und weißt du, du kannst es verstehen, vielleicht reagierst du auch mal so an der Arbeit, oh ja, wie kann der mir so kommen oder was und so und eigentlich sollte. Aber weißt du, wenn du einfach dran bleibst, weißt du, sind viele dran geblieben und die haben danach, weißt du, wenn du siehst, wie sie nachdem sie Gemeinde gebaut haben, wie sie einfach das wirklich in die ganze Welt damals getragen haben, das Evangelium. Jeder in eine unterschiedliche Richtung, aber jeder wirklich gegangen ist und es hat wirklich, ist überall hervorgekommen, weißt du, das ist einfach, weißt du, wenn du dich vom Herrn wirklich da in die Schule nehmen lässt, auch wirklich auch sagst, hey, ich bleib dran, auch wenn es mal wehtut, auch wenn es mal schwierig wird, auch wenn es mal nicht ganz einfach ist oder auch wenn es mal aussieht, als würde gerade alles zusammenbrechen, dass du einfach sagst, hey, ich bleib dran, weißt du, dann kann Gott wirklich mit dir wirken, dann kann Gott wirklich mit dir arbeiten, dann kann er wirklich viel aus dir hervorbringen. Weißt du, das musst du dir mal vorstellen, dass die Jünger, das eine waren Fischer, Zöllner, also waren jetzt nicht so die Herr Zöllner waren damals gerade im Judentum sehr verachtet, weil sie eigentlich für den Feind gearbeitet haben und so. Und Fischer war jetzt auch nicht der hohe Beruf damals, war mehr so, ja. Aber sie haben die ganze damalige Welt eigentlich aufgemischt. Weißt du, es war irgendwann wie krass das eigentlich gewesen ist. Weißt du, sie haben eigentlich mehr erreicht als wahrscheinlich die Intellektuellsten der damaligen Welt, die irgendwie überall rumgereist sind und was weiß ich was gemacht haben. Weißt du, sie haben viel mehr erreicht, weil sie einfach Gott an sich haben wirken lassen und das einfach dann rausgetragen haben. Weißt du, und dann kann Gott wirklich mit dir arbeiten. Weißt du, es ist egal, wie viel du weißt oder nicht weißt, weil Gott kann dich führen. Weißt du, und er ist der Hirte. Weißt du, ist auch immer... Das kannst du auch am Ende immer wissen, weißt du, es ist nicht irgendwas, was du tun kannst, weißt du, so ein Schaf kann nicht viel machen, eigentlich. Also ich meine, die essen Gras, mähen und ich weiß nicht, mehr machen die ja eigentlich nicht, aber ich meine auch, ich glaube, das, was man hauptsächlich von Schafen ja bekommt, ist ja die Wolle und da machst du als Schaf ja nicht viel, dass die Wolle wächst, weißt du, das kommt einfach, weißt du, du isst da schön ein Gras und dann kommt es einfach hervor und lässt dich halt von deinem Hirten dahin führen, wo es auch die grünen Weinen gibt, aber weißt du, du kannst nicht viel aus deiner Kraft eigentlich machen, weißt du, so ein Schaf weiß das, weißt du, so ein Schaf weiß, dass es nicht viel machen kann und von ihrem Hirten abhängig ist. Deswegen, weißt du, deswegen müssen wir wissen, hey, wir sind voll abhängig von Jesus, aber weißt du, wenn wir von ihm abhängig sind und uns da einfach von ihm benutzen lassen, dann kann er richtig viel draus machen, kann er richtig viel aus uns hervorbringen und dann ist sogar ganz egal, was wir können oder was wir nicht können, sondern dann kommt es einfacher vor. Amen. Also ich bin froh, dass ich ein Schaf bin und kein Löwe. Muss ich sagen. Nee, ich habe mir das gerade so überlegt, so als Löwe, das ist ja irgendwie, du chillst halt in deiner Savanne, ist zwar auch ganz nett und gut, aber spätestens, wenn du so ein bisschen hungrig wirst, dann ist halt nicht dein Hirte da und sagt dir so, ess mal, sondern du musst wirklich als kleiner Löwe, ich habe irgendwie letztens halt mal so eine Doku geguckt, da lerne ich die halt wirklich von klein auf und es klappt auch nicht immer. Aber da lernen die von klein auf, ihre Beute hinterher zu jagen. Und wenn sie halt mal 2 Wochen lang nichts kriegen, weil sie mal zu langsam oder zu ungeschickt sind, dann ja, gibt's halt kein Rewe oder irgendwas, wo es so ein schönes Steak gibt oder irgendwas. Aber deswegen bin ich echt froh, dass ich ein Schaf bin. So, das Schaf ist unbekümmert. Wir sind halt coole Schafe, wisst ihr? So, wir haben es chillig, wir haben unsere Wiese, wir haben unsere Sonne und wir haben unseren Bach. Und wenn wir es brauchen, dann ist der Hirte da. Wenn unser Fuß wehtut, dann ist der Hirte da. Wir werden sogar geschoren. Wir müssen uns gar nicht mal kümmern, wie wir aussehen, sondern ist einfach chillig. Genau, und ist einfach cool. Ist einfach ein chilliges Leben. Deswegen bin ich lieber ein Schaf als ein Löwe. Genau. Und ja, es hat einfach so viele Vorteile, ein Schaf zu sein. Gerade auch, ja, wie Sabrina gesagt hat, man ist bei dem Hirte. Es kann vielleicht hageln, aber der Hirte, der sorgt immer für dich, dass du einen sicheren Unterschutz hast, dass es dir gut geht und dass du immer versorgt bist. Und das gibt mir einfach so viel Ruhe. Und auch zu wissen, dass ich einen Hirte haben darf, gerade in der Welt, sag ich mal, wenn man das jetzt auf die Welt projiziert, die suchen alle irgendwo ihren Hirten als irgendwas, der sie beschützt, der ihnen Sicherheit gibt, wo sie ihr Geld anlegen können, was ihnen Sicherheit gibt. Oder die suchen irgendwie diese Sicherheit in der Welt, aber finden sie nicht oder irgendwann hört diese Sicherheit auf, weil es einbricht. Aber das ist cool, weil wir einfach Jesus als unseren Fels haben und dieser Fels, der bricht auch nicht ein. Da kann es stürmen und winden, wie es will, aber der bricht nicht ein. Egal, ob es jetzt für unser finanzielles Polster Gott ist, so, wo wir jetzt drauf bauen und wo wir in Gottes Reich investieren, das wird einfach nicht einbrechen. Vielleicht die Aktienkurse, die brechen ein und dann denke ich mir so, ja gut, was mache ich jetzt? Aber bei Gott, sein Aktienkurs, der geht auch immer nach oben. Also da kann ich wissen, der wird nie runtergehen, der steigt immer und da kann ich mein ganzes Leben lang rein investieren, da mache ich nur Gewinn. Also bei Gott machst du immer Gewinn und das ist nicht nur natürlich finanzlich so, das ist mit meiner Zeit so, das ist mit meinen Beziehungen so. Wenn ich in göttliche Beziehungen investiere, dann kriege ich göttliche Beziehungen zurück. Also das ist einfach immer eine Schlussfolgerung, also die ist einfach immer logisch. So. Genau, und für, ja, das ist einfach, Gottes Reich ist eigentlich einfach. Wir sind die Schafe und unser Hirte kümmert sich drum. Und wenn wir in sein Reich investieren, dann ist es so einfach. Und ja, wenn einfach Gott unser Fokus bleibt, dann dann sind wir sicher auf diesem Weg, weil wir nicht nach rechts und nach links gucken müssen. Ja, was muss ich vielleicht noch mitnehmen? Was könnte da sicher sein für meine Reise? Ah, da liegt ein Rucksack, da liegt eine Regenjacke. Okay, nehme ich das mit. Warte, ich habe den Stock vergessen. Ich nehme den noch mit. Das ist einfach cool, weil wenn wir Jesus sehen, der gibt uns alles. Der legt uns alles genau in unseren Weg. Wir müssen nicht nach links und rechts gucken, was machen die anderen, was haben die anderen, sondern wir laufen einfach unseren Weg wirklich bis zum Ende, bis wirklich Jesus kommt, uns holt und einfach, ja, wir gehen einfach durch jede Tür, die er einfach öffnet für uns, weil er hat schon den Weg vorbereitet. Wir müssen uns ihn nicht selber machen. Wenn wir irgendwie 18 sind, dann fragen sich viele, ja gut, jetzt ist die Schule fertig, was ist mein Weg, welchen Weg will ich machen? Aber ich sag dir, Gott hat deinen Weg schon gemacht. Und das gibt einfach so viel Sicherheit. Und irgendwie, wo Gott mich auch angesprochen hat, war vorher, oder habe ich mir so die Frage gestellt, so im Lobpreis, warum gehen wir manchmal auf die Knie so? Ich habe mir so die Frage gestellt, gut, wir können ja auch stehen, wir können sitzen, wir können liegen, irgendwas. Aber ich habe mir so die Frage gestellt, warum gehen wir auf die Knie? Und irgendwie hat mir Gott dann gesagt, wie er auch zu Mose gesagt hat, ist der Boden heilig, auf dem wir stehen. Und irgendwie, wenn wir zwar auf unseren beiden Füßen sind, haben wir ja zwei Punkte auf dem Boden, aber wenn wir knien, sind wir mit viel mehr Körperfläche auf dem Boden. Also wir kriegen viel mehr von dieser Heiligkeit ab. War irgendwie sehr cool. Und was ich noch dachte ist, wenn wir knien und auf den Boden gucken, dann müssen wir uns quasi viel mehr anstrengen, dass wir die anderen sehen. Und wenn wir aber nur auf den Boden gucken, sind wir nur auf unser Ziel fokussiert, auf seinen heiligen Boden fokussiert. Wir sehen nur den Boden und das ist das Wichtigste in dem Moment. Und das ist einfach unser Fokus. Das ist einfach so verbildlicht, wenn wir einfach diesen heiligen Boden sehen, der vor uns ist, und wir einfach knien, dann fällt es uns viel schwerer, nach links und rechts zu gucken, als nur auf diesen Boden zu gucken. Und wir sehen einfach den Weg, den Gott für uns vorbereitet hat. Und der ist so wichtig. Und da gehen wir weiter und können das einfach als gutes Recht, als Kinder Gottes schätzen, dass wir einen bereits geplanten Weg haben und uns nicht jeden Tag, wenn wir aufstehen, überlegen müssen, boah, was mache ich jetzt, wo gehe ich heute hin, was kaufe ich mir? Ich weiß es nicht. Es gibt ja so viele Fragen, die sich die Welt stellt. Aber indem wir Schafe Gottes sind, sind uns so viele Fragen einfach schon beantwortet, weil wir uns einfach nicht mehr drum kümmern müssen. Uns wird die Wolle geschoren und uns wird das Essen gebracht. Wir können mit unseren Freunden chillen und wenn wir mal einen Hirte brauchen, dann gehen wir einfach unter seinen Mantel und lassen uns wärmen. Und wenn da hinten ein Löwe kommt, dann wissen wir, wir müssen nicht wegrennen, sondern der Hirte, der stellt sich hin und sagt, so, halt, das sind meine Schafe. So, geh's ja. Also wir brauchen auch keine Angst vor irgendwas haben, der unseren Besitz klaut oder unsere Wiese klaut. Wenn die Wiese leer ist, dann wissen wir, wir gehen einfach dem Hirte hinterher, der weiß immer besser. Deswegen vertrauen wir einfach Gott, nicht uns selber, und halten unseren Fokus jeden Tag neu wirklich auf Gott. Genau. Amen. Ja. Aber wir sind ja keine Schafe. Wir sind wie Schafe manchmal. Und das Bild ist super, ist auch in der Bibel. Aber wir sind ja keine Schafe. Die Schafe haben Wasser, die haben eine Quelle, die haben einen Trog. Die können, hat Sabrina gerade bildlich dargelegt, die gehen dahin und dann können sie auch trinken. Der Trog ist für sie hingestellt. Sie haben das Wasser, was sie brauchen. Aber weißt du, wir haben das Wasser in uns. Wir haben lebendiges Wasser in uns. Wir haben ihn in uns. Wir haben die Quelle in uns. Wir trinken nicht aus einem Trog, wo abgestandenes Wasser ist. Manchmal tun wir das. Aber dann merken wir auch, das ist eklig, das wollen wir ja gar nicht. Es kann auch sein, dass wir es nicht gleich merken. Aber irgendwann, spätestens wenn wir Magenprobleme kriegen, uns was auf den Magen drückt, wir vielleicht nicht mehr schlafen können, wir uns vielleicht Sorgen machen oder irgendjemand sagt, sag mal, wie bist du denn inzwischen drauf? Was ist denn mit dir nicht mehr so ganz dicht? Dann gehen, machen wir es uns wieder klar. Hey, ich habe ja nicht mehr aus der Quelle getrunken. Ich habe ja die Quelle offen gelassen. Die konnte ja verdrecken. Ich bin ja nach allen Seiten ausgewichen. Ich bin ja rechts und links gegangen. Ich habe ja hier und da geguckt. Meine Quelle ist ja nicht mehr ganz sauber geblieben. Das geht ja überhaupt nicht. Und dann gehen wir wieder zurück. Wir wollen einfach an diese Quelle. Und dann machen wir wieder sauber. Dann geht das wieder raus, was da reingefallen ist. Blätter und Äste und ich weiß nicht, was der Winter alles dann reingetragen hat in diese Quelle. Und dann kommt wieder sauberes Wasser raus. Das ist kein Problem. Unser Hirte ist unser Herr. Unser Herr ist unser Hirte. Wir gehen zu ihm, wir bitten um Vergebung und wir haben wieder sauberes Wasser, wir haben wieder eine saubere Quelle. Wir können einfach wieder trinken, wir können uns wieder füllen, wir können weitergeben. Wir geben nicht brachiges Wasser weiter, wir geben sprudelndes, lebendiges Wasser weiter. Und dieses sprudelt aus uns heraus, wir können es dann gar nicht mehr richtig stoppen. Wir reden von Jesus, wir erzählen von ihm, wir bringen ihn weiter, wir bringen ihn zu den Menschen. Ist völlig egal, ob du jetzt hier sitzt und auf die Straße gehst oder ob du auf den Schlossplatz in Stuttgart gehst oder ob du im Urlaub bist und es den Nachbarn im Hotel erklärst oder auf dem Campingplatz oder am Strand. Die Menschen brauchen es überall. In uns ist die Quelle. Deshalb komme ich jetzt gerade mal von den Schafen weg. Weil in den Schafen ist keine Quelle. Die gehen zum Trog, die gehen zum Wasser und trinken. Und der Schäfer hält es sauber. Aber wir haben Verantwortung. Jesus hat uns Verantwortung für unser Leben gegeben. Wir haben einen Willen. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Wir entscheiden, lasse ich meine Quelle verdrecken? Lasse ich da alles reinfallen, was da einfach so angeflattert kommt? Oder halte ich meine Quelle sauber? Glaube ich alles, was mir irgendjemand erzählt, was ich irgendwo höre, was ich irgendwo sehe? Nehme ich alles auf? Trage ich alles mit mir rum? Schleppe ich diese ganze Last weiter? Will ich gar nicht. Und wie gesagt, manchmal merken wir es erst, wenn wir merken, was ist denn los? Irgendwie bin ich gar nicht mehr so richtig auf der Spur. Aber das ist doch kein Problem. Wir haben einen Vater, der uns liebt. Wir gehen einfach hin und sagen, bitte vergib mir, ich wollte das eigentlich gar nicht. Oder ich wollte es. Manchmal setzen wir ja unseren Willen ein, um irgendwas zu machen, was unser Vater eigentlich gar nicht so will. Aber auch das ist kein Problem. Wenn wir Gott bitten, er vergibt so gerne. Und es gibt überhaupt keine Verdammnis. Ein Schaf, das sich von der Herde entfernt und dann so vorsichtig wieder rangeholt wird, fühlt sich nicht verdammt. Es fühlt sich geliebt, es fühlt sich angenommen. Ich meine, ich habe mir doch noch nicht mit so einem Schaf gesprochen, wie es sich fühlt. Aber ich kann mir das so vorstellen. Und genauso geht's mit uns auch. Wenn wir irgendwo mal ein bisschen abgewichen sind und wir gehen zurück, Gott sagt nicht, nee, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Weil was du da gemacht hast, das geht gar nicht. Dann können wir einfach sagen, du, pass mal auf, ich bin in Jesus. Brauchen wir nicht mal zu sagen, aber ich sag's jetzt einfach mal so. Ich bin in Jesus. Und dann kommt Jesus und sagt, Vater, die ist in mir. Da, weißt du, sie gehört zu mir. Ist alles klar? Ich bin für sie gestorben. Ist alles klar? Sie ist dein Kind, einfach durch mich, durch mein Blut. Weißt du, das ist unsere Quelle. Er in uns. Er in uns. Und er aus uns heraus. Und gar nichts anders. Das ist das, wie wir leben wollen. Davon bin ich überzeugt, dass wir das alle wollen. Manchmal gelingt es uns nicht so ganz, aber das ist doch auch nicht so das Problem. Bei Gott gibt es keine Probleme. Jesus hat gesagt, sprich zu dem Berg, heb dich ins Meer und er wird sich ins Meer werfen. Das ist ein Problem. Aber er hat auch gesagt, wie wir damit umgehen. Sprich und er hebt sich ins Meer. Und wenn wir zu Gott gehen und bitten um Vergebung, wenn mal irgendwas gewesen ist, dann ist es okay und unsere Quelle ist wieder sauber und sprudelt und sprudelt und sprudelt. Und genau so leben wir. Halleluja. Christus in uns. Wie wichtig zu wissen, wer in uns ist und wer wir sind. So wichtig zu wissen, wer in uns ist. Wer ist Christus? Der gute Hirte. Mein Herr, der gute Hirte. Und er sagt, er ist der Weg. Er sagt, er ist die Wahrheit. Er sagt, er ist das Leben. Und es ist wichtig zu wissen, das alles ist in mir. Christus ist in mir. Und er hat mir heute ein Stück gezeigt, was er ist und was wir sind. Und das steht im Johannes 15 und da steht, ich bin der Weinstock. Und es ist, wie wir jetzt gehört haben, gerade so wie der gute Hirte. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Also wir sind Schafe und wir sind Reben. Und es ist einfach wichtig zu wissen, was wir sind. Und wenn wir Reben sind, sind wir wie Schafe. Wir sind da und bleiben in ihm. Wir bleiben bei der Herde, wir bleiben am Weinstock. Und wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. So steht's hier geschrieben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, also er bleibt mit uns verbunden. Und wenn wir mit ihm verbunden bleiben, weißt du, dann, er schneidet uns nicht ab. Er schnippelt vielleicht an uns herum. Das tut er. Was nicht zu uns gehört, schnippelt er weg. Aber er schnippelt uns nicht ab. Er lässt uns nicht fallen. Aber wenn wir nicht in ihm bleiben, dann fallen wir ab. Dann verdorren wir. Und dann steht geschrieben, warte, ich lese dir das vor. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen wie eine abgeschnittene Rebe und vertrocknet. Man sammelt das Abgeschnittene ein und wirft es ins Feuer, wo die Rebe verbrennt. Weißt du, so wichtig, in ihm zu bleiben, damit wir nicht verdorren und abfallen. Und in dieser herausfordernden Zeit, wo wir gerade leben, ist es so wichtig, täglich uns bewusst zu machen, wer wir sind, wer in uns ist, wo wir hingehören, wo wir bleiben, damit wir nicht abfallen, damit wir nicht weggesammelt werden. Weißt du, es sind die Umstände, diese verlockenden Stimmen in der Welt, die uns einsammeln. Die wollen uns einsammeln, wegsammeln, aber die haben nichts Gutes mit uns vor. Weißt du, die sagen, das ist viel besser, das ist sehr gut, komm doch mit mir und guck mal, da hast du Spaß und dort hast du Freude und das ist noch gut. Aber Gott sagt uns, sonder dich ab von ihnen, geh raus aus dieser Welt, bleib in mir, bleib bei der Herde, bleib in mir, dort wirst du versorgt. Dort ist volles Genüge. Dort haben wir alles, was wir brauchen. Dort in ihm ist das Leben. In ihm ist der Weg. In ihm ist die Wahrheit. Weißt du, da sehen wir klar in ihm. Da ist der Weg vorgeplant. Weißt du, den Fokus halten auf ihn, in mir, Christus in mir, er ist in mir, der Weg ist in mir, es ist alles da in mir. Weißt du, wie soll ich sagen, das ist so Christus in mir, das ist nicht so eine geistige Sache nur, es ist im Geist, Geist in mir, er hat in mir Wohnung genommen, er hat seinen Geist, die Liebe in mein Herz, in mich ausgegossen, in mich, weißt du, in mir. Und das nicht so im Geist nur haben, sondern uns das ins Fleisch holen. Das ist wichtig, zu wissen, ich bin die Rebe, ich saug von dem, damit ich Frucht bringen kann. Und dann kann ich so richtig das Holen aus dem Geist in mein Fleisch und spüren, körperlich spüren, weißt du, ich will's körperlich spüren. Ich will, dass das mich total übernimmt und dass ich's spüre von innen nach außen. Von innen nach außen ist das Leben, von innen nach außen ist die Heilung, von innen nach außen, das kommt von innen, weißt du, er gibt's mir, sein Geist ruft meinem Geist zu. Es ist von innen, in ihm verbunden, ständiger Fluss und dann fließt es aus uns. Weißt du, es breitet sich aus uns. Es breitet sich aus. Das Leben breitet sich aus. Wir holen es uns aus dem Geist. Weißt du, der Geist übernimmt uns einfach. Er übernimmt unsere Seele. Wir werden umgewandelt, umgestaltet in sein Bild. Der Körper wird verwandelt. Es kommt göttliche Gesundheit hervor. Und wir, ja, die Herrlichkeit ruht auf uns. Weißt du, das ist das Vollkommene. Die vollkommene Liebe nimmt Gestalt in uns. Gestalt in uns. Dieser Christus, Jesus Christus, wird offenbar uns, in uns, durch uns. Weißt du, wenn er offenbar wird, wenn er uns offenbar wird, werden wir offenbar, offenbar und können offenbar Zeuge sein, offenbar ihn darstellen, ihn von ihm zeugen, weißt du, die Liebe vorstellen, den guten Hirten vorstellen, einfach zeigen, wer er ist und wer wir sind. Und so einfach als Schaf und als Rebe einfach da bleiben, sich versorgen lassen, in Freude weitergehen, alles rauslassen. Weißt du, so wie wir es empfangen, so geben wir es weiter. So wie wir es empfangen, so geben wir es weiter. Alles umsonst empfangen und umsonst weitergeben. Das ist eine wunderbare Sache, eine herrliche Sache, eine göttliche Sache. Es ist das Leben, für das wir bestimmt sind. Bist du froh, ein Schaf sein zu dürfen? Bist du froh, eine Rebe sein zu dürfen? Stell dir's vor, du bist da in vollem Saft, in voller Kraft, bist versorgt in allem und die Früchte kommen einfach nur so hervor. Sie kommen hervor, weißt du, das ist neuer Wein, was aus dir fließt. Neuer Wein. Die Rebe bringt neuen Wein. Halleluja, Halleluja. Alles aus Liebe, er hat's vollbracht, er hat's gemacht. Warum? Weil er die Welt so sehr liebt. So sehr liebt. Und er will, dass keiner verloren geht. Er will, dass keiner verloren geht. Und jetzt ist dieser Ruf einfach in die Welt. Weißt du, irgendwie denke ich, es ist der letzte Aufruf. Weil Jesus, er scharrt ja schon mit den Hufen, spürt ihr das auch? Und manchmal denke ich, wenn ich so in die Welt reingucke, dann denke ich, oh, ich freue mich echt so, bis er kommt und dem Treiben ein Ende macht und endlich sagt, hey, Schluss, ich hole die meinen heim. Halleluja. Ja. Ja, es ist die Gesetzlosigkeit, die einfach überhand nimmt und ihr Unwesen treibt. Und ich muss einfach sagen, es steht geschrieben so im Wort Gottes und es kommt, wie es kommen muss. Und es steht geschrieben, dass der gute Hirte kommt und uns zu sich nimmt. Und darauf freuen wir uns und wir gehen diesem Ziel entgegen und vergessen nicht, was er uns Gutes getan hat. Wir vergessen nicht diese Liebe, die er zu uns hat und wie er ständig zu uns steht und uns nicht verlässt und uns nicht im Übel sitzen lässt, sondern einfach versorgt mit allem Guten, was wir brauchen, mit dem Übernatürlichen versorgt. Und deswegen können wir zuversichtlich, voller Hoffnung gehen, weil Christus in uns die Hoffnung ist auf die Herrlichkeit, die kommt und die, mit der wir total überkleidet werden. Amen, Amen. Ja, das ist doch so eine Freude, so stark zu wissen, dass wir geborgen sind, dass egal was kommt, uns eigentlich nichts schaden kann. Weißt du, es steht nicht geschrieben, dass nicht ein Tal kommt, dass nicht Dunkelheit kommt, dass nicht irgendwelche Bedrängnisse kommen. Es steht geschrieben, ihr geht durch, ich bin bei euch, ich bin der Stecken und der Stab, ich bin da. Und gehst du durchs finstere Tal, bin ich da. So steht es im guten Hirten. Und er ist da und er weiß, um was es geht. Er weiß, um was es geht und er weiß, was wir brauchen, wessen wir bedürfen. Und deshalb vergessen wir nicht, was er Gutes für uns getan hat, dass er am Kreuz alles schon bezahlt hat. Alles schon bezahlt hat und für uns ist, wer mag gegen uns sein? Wer mag gegen uns sein? Niemand, Halleluja. Nichts und niemand, keine finstere Macht, kein Mensch, gar nichts. Und wir hängen uns an ihn als Rebe am Weinstock. Weißt du, wir sind abhängig, wie es Astrid schon gesagt hat, total abhängig. Ohne ihn können wir nichts tun. Und wir sind von ihm abhängig, weißt du, von ihm. Und wir sind nicht von Menschen abhängig, das müssen wir wissen. Wir sind nicht von Menschen abhängig, sondern von Jesus Christus, von Gott, unserem Vater, sind wir abhängig. Wir sind so geschaffen, in Abhängigkeit von ihm gut zu leben. Und wenn wir in Abhängigkeit von Menschen leben, nach unserem alten Wesen, dann führt es zu nichts Gutem. Weißt du, das ist eine Bindung, die schlecht ist. Wir sind verbunden mit ihm und nicht gebunden. Wir sind frei, frei zu gehen. Binde dich an nichts, binde dich an nichts, an kein irdisches Gut, an nichts Irdisches, an keinen Menschen, nicht einmal an deine Leiter. Weißt du, sie sind da von Gott gesetzt, um uns alle in die volle Mannesreife zu führen. Sie leiten uns, sie lehren uns, aber verbunden, ziehen, verbunden sind wir mit ihm, mit ihm, mit ihm. Wir brauchen sonst nichts. Jesus allein ist genug. Wir brauchen auch keinen Papst. Den brauchen wir auch nicht. Er sagt, er ist der Vertreter Gottes auf Erden, aber mit Jesus Christus hat er wenig zu tun. Wir haben Jesus Christus, unseren Herrn und König. Er ist für uns und dabei bleiben wir und wir vergessen nicht, was er uns Gutes getan hat. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.